Au. Bayern 2 Radiotexte. Das offene Buch. Es ist 9.23 Uhr und bis jetzt hat sich so gut wie niemand hier sehen lassen. Wer jeden Tag zur Arbeit oder in die Schule geht, ist schon vor einer Weile aufgebrochen und wer nicht raus muss, überlegt es sich gründlich, bevor er bei dieser Kälte die Nase aus der Tür steckt. Autos sind auch kaum unterwegs. Ab und zu fährt ein billiges chinesisches Motorrad, ein klappriges Fahrrad oder ein Kleinwagen mit notdürftig befestigter Stoßstange an ihnen vorbei. Der Schein trug. Es war die Stille vor dem Sturm, dem Überfall. Im Bild Ricardo Prieto alias El Rotto, der skrupellose Kriminelle und mutmaßliche Mörder. Germán, der erfolglose Entführer. Sein Anwalt Antinucci, ein korrupter Feingeist und Ursula Lopez mit ihren Abgründen, den mysteriösen Todesfällen in ihrer Familie und dem Übervater, der sie für ihre Bulimie bestrafte. Cornelia Zetsche begrüßt sie zur Lesung mit Ricardo, Germán, Antinucci, Ursula. Sie alle kamen zusammen bei diesem Überfall in der Altstadt von Montevideo, bei dem ausgerechnet die unscheinbare Ursula die Strippen zog. Da ist auf einmal das Geräusch eines sehr starken Motors zu hören, das zwischen den stillen Häusern näher kommt. Das geschah vor einem Jahr. Da landete Mercedes Rossende mit Krokodilstränen ihrem ersten auf Deutsch zu lesenden Krimi aus Montevideo gleich einen beachtlichen Erfolg und erntete den Literaturpreis auf der Frankfurter Buchmesse. Krokodilstränen ist die Geschichte von einer gescheiterten Entführung, einer kapitalen Verwechslung und einem missglückten Überfall. Und nun erfahren deutsche Leserinnen, was zuvor geschah und welches Spiel die falsche Ursula im gleichnamigen Roman spielt. Yo había leído hacía muchísimos años un asalto a un camión blindado. Vor vielen Jahren las ich von einem Überfall auf einen Geldtransporter. Das gab es vorher in Uruguay nicht. Das war ein großes Ding, etwas Besonderes. Ich wollte immer mal etwas Großes, Brutales schreiben, ein richtig großes Verbrechen. Und so habe ich mich dann dran gesetzt und musste natürlich mächtig recherchieren. Über Waffen, über Sprengstoff, über Panzerungen, darüber, wie man einen Raketenwerfer abfeuert. Und am Ende war ich in der Lage, das zu erzählen. Ich wollte zeigen, dass auch eine Frau so etwas Brutales, Gewalttätiges erzählen kann. Kein Wunder also, wenn eine raffinierte Frau im Mittelpunkt steht. Vor allem interessieren mich Frauen, die man nicht auf den Covern der Zeitschriften sieht. Frauen, die nicht den Stereotypen entsprechen. Frauen, die anders sind. Hässlich oder dick oder wie auch immer nicht in dieses klassische Bild passen. Das ist etwas, das mich umtreibt. Und diesen Frauen möchte ich eigentlich eine Stimme geben. Und auf der anderen Seite möchte ich, dass die Leute Spaß an der Geschichte haben, dass viel, viel Action drin ist. Und ich möchte, dass Ursula, die eine Mörderin ist, dennoch Empathie und Sympathie weckt. Und das kann ich mit Humor erreichen. Wir erfahren viel Psychologisches von Ursula, aber auch einiges über die Gesellschaft, über Korruption bei Anwälten, den Machismo, die Kluft von Arm und Reich. Ist für Sie ein Krimi auch ein Kommentar auf die Gesellschaft? Genau das versuche ich. Wir können uns ja in Lateinamerika den sozialen Zuständen nicht entziehen. Paco Ignacio Taibo hat mal gesagt, wenn es keinen Kriminalroman in Lateinamerika gäbe, wüssten wir gar nicht, was in Mexiko los ist. Hätte Roberto Bolaño 2066 nicht geschrieben, wüssten wir viele Dinge über den Umgang mit dem Körper der Frau nicht. Weil die Presse das Soziale in Lateinamerika nicht spiegelt, haben wir als Schriftsteller die Verantwortung, auch das Soziale zu beschreiben. Grundlage des Plots ist nicht das Verbrechen oder mehrere Verbrechen, sondern eine Verwechslung, also der Zufall bestimmt das Leben. es una observación muy interesante. Me interesa mucho trabajar. Das ist eine sehr interessante Beobachtung, denn ich arbeite wirklich gern mit diesem Element des Missverständnisses, der Verwechslung, des Zufalls. Mein erster Roman, der noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde, ist praktisch eine Hommage an ein Buch von Paul Auster, wo mitten in der Nacht ein Anruf kommt und jemand falsch verbunden ist. Und trotzdem glaubt der Angerufene, der Anruf sei für ihn. So beginnt dieser Roman von mir. Eine Frau bekommt mitten in der Nacht einen Anruf, der nicht für sie bestimmt ist. Und dieser Anruf verändert ihr Leben. Insofern ist das eine sehr interessante Beobachtung. Zufälle sind letztlich entscheidend. Verwechslungen, Missverständnisse, das interessiert mich. Con casualidades, con destinos que uno toma que no serían los que le correspondían. Mercedes Rosende aus Uruguay im offenen Buch und wir treffen mit Katja Bürkle und Thomas Leubel die Hauptfigur Ursula in Montevideo oder besser, ganz in sich befangen. Hallo Ursula, willkommen in der Welt der Dicken, wo Spiegel dir definitiv übel gesinnt sind. Und, passt es? Höre ich die Verkäuferin rufen. Ich komme nicht rein. Können Sie es mir eine Nummer größer bringen? Nein, haben wir nicht. Das ist schon die größte. Das saß. Eilig lege ich die Strecke von der Calle Colón bis zur Plaza Zabala zurück. Stehe schließlich vor der Haustür, stecke den Schlüssel ins Schloss, drehe ihn um, öffne, drücke auf den Lichtschalter. Einmal, zweimal, zigmal und muss feststellen, dass sich nichts tut. Verdammt, kein Strom, sage ich mir. Und als mir das Desaster bewusst wird, überläuft mich ein Schauer. Wenn man im 5. Stock lebt und der Strom fällt aus, hat man ein Problem. Wenn man im 5. Stock lebt, der Strom ausfällt, man viele Kilo Übergewicht hat und kein bisschen trainiert ist, darf man durchaus von einer Katastrophe sprechen. Ich kann unten auf einer Bank warten, erinnere mich dann aber, dass schon bei anderen Gelegenheiten in unserem Gebäude der Strom ausgefallen ist und ein Elektriker gerufen werden musste, der erst nach Stunden eintraf. Was soll ich 2, 3, ja vielleicht 4 Stunden lang auf einer Bank machen? Dann gehe ich also zu Fuß nach oben, sage ich mir. Langsam. Auf meine Art. Guten Abend. Ihre Papiere bitte. Guten Abend. Ist irgendwas Besonderes? Nein, bloß eine Kontrolle. Ich bin nicht zu schnell gefahren. Routineüberprüfung. Ist ja gut. Ist ja gut. Machen Sie den Motor aus? Ich hab's eilig. Ich muss zum Flughafen. Motor aus. Ja, natürlich. Wenn Sie meinen. Personalausweis. Führerschein, Fahrzeugschein. Hier, die Fahrzeugpapiere. Was für ein Sauwetter. Ja, kein Wetter zum Rausgehen. Alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ihren Personalausweis bitte. Sekunde, der ist in meiner Brieftasche. Hier. Santiago Losada. Ja. Sie wohnen in Montevideo? Ja. Aber ich verstehe nicht, was das soll. Ist irgendwas? Nein. Wie gesagt, das ist bloß eine Routineüberprüfung. Wo haben Sie Feuerlöscher und Warndreieck? Die sind hinten im Kofferraum. Soll ich Ihnen den Schlüssel geben und Sie sehen selber nach? Steigen Sie bitte aus. Ich sag doch, ich hab's eilig. Bitte entschuldigen Sie die Belästigung, aber es gibt viele Anzeigen wegen Autodiebstahl. Gerade in diesem Viertel. Ja, das ist wahr. Hier in Carrasco wird viel gestohlen. Allerdings, eben darum kontrollieren wir. Hier, bitteschön, die Bescheinigung für den Feuerlöscher und das Warndreieck. Alles in ordnungsgemäßem Zustand. Den Feuerlöscher muss ich sehen. Ich muss das Ablaufdatum kontrollieren. Das gehört zur Routineüberprüfung, Herr Losada. Der Regen wird immer stärker und der Kofferraum ist dreckig. Sie sind schuld, dass ich nass werde und mir die Kleidung versaue. Es geht wirklich ein bisschen zu weit. Gleich rufe ich bei Ihrer Dienststelle an und beschwere mich über so ein absurdes Vorgehen. Was machen Sie da? Lassen Sie mich los! Schlafen Sie gut, Herr Lusada. Seit einer Weile gibt es wieder Strom. Gleichzeitig hat es angefangen zu regnen. Und ich habe alles, was ich eigentlich erledigen wollte, erstmal sein lassen. Die Melancholie der Regennacht lässt mich in angenehmer Antriebslosigkeit versinken, aus der mich nicht einmal die Aussicht auf etwas Süßes und Gehaltvolles, zum Beispiel eine Schokoladentorte mit Walnüssen, herauslocken kann. In Gedanken stelle ich mir zwar vor, ich würde losgehen, um die eine oder andere Leckerei zu besorgen, aber es bleibt bei dem Gedanken. Schläfrigkeit befällt mich und ich sacke immer tiefer in meinem Sessel zusammen, bis ich bloß noch dem Geräusch der Regentropfen lausche, die an die Scheiben trommeln. Es beruhigt mich, schwemmt meinen Willen weg. So wird das Leben geradezu erträglich. Ich träume vor mich hin, bis in meinem Hirn völlige Leere herrscht und mein Ich nicht mehr in meinem Körper eingeschlossen ist. Dadurch queren die Absätze der Frau, die über mir wohnt, die Decke über meinem Kopf. Tack, tack, tack. Tack, tack, tack. Sie ist gerade nach Hause gekommen. Diesmal jedoch nicht allein. Das Klappern ihrer Absätze wird von lautem Gelächter und angeregten Stimmen begleitet. Der Lärm bereitet meinem friedlichen Dämmer ein Ende. Jetzt stellen sie auch noch Musik an. Und mein Bewusstsein wird aus dem so angenehmen Nichts gerissen, in das ich es hatte gleiten lassen. Aber wer ist heute schon noch Herr seines Bewusstseins? Tack. Ach, nicht los, hilf mir. Mann, ist der schwer. Warte, erst verstecke ich die Mütze und die Jacke. Stell dir vor, es kommt ein Streifenwagen vorbei und sieht mich in Polizistenverkleidung. Mach keinen Scheiß, du Idiot. Dass die Polizei kommt und uns mit einer Leiche rummachen sieht, wäre auch nicht gerade witzig. Das ist keine Leiche. Der Typ schläft. Der ist nicht tot. Nenn es, wie du willst. Aber jetzt hilf mir. Los, pack an. Oh, verdammt, ist der schwer. Ist der ein großer Kerl? Das habe ich dir gesagt. 120 Kilo, mindestens. Mach die Klappe weiter auf, Sergio, so passt er nicht rein. Vorsicht mit dem Kopf, Vorsicht. Oh, so geht das nicht. Was willst du denn? Er ist doch schon drin. Zieh noch ein Stückchen und dann deckst du ihn mit den Tüchern dazu. Okay, okay. Und jetzt hau ich ab. Dass bloß keiner vorbeikommt und uns sieht. Um die Uhrzeit kommt hier kein Mensch vorbei. Das weiß ich genau. Was den Wachmann vorn an der Ecke angeht, hast du jedenfalls recht. Der schläft wie ein Säugling. Ich hab ihn gesehen, als ich an seinem Häuschen vorbei bin. Sag ich doch. Der hat drei Jobs und um die Uhrzeit schläft er wie ein Toter. Du hast wirklich alles gut durchdacht. Tja. Und jetzt machen wir auch genau nach Plan weiter. Du machst dich also mit Lusada im Lieferwagen so schnell wie möglich auf den Weg. Und du lässt seinen Mercedes verschwinden. Genau. Ich denke, ich brauche 2 Tage, bis ich alles erledigt habe. Höchstens 3. Dann treffen wir uns im Versteck. Einverstanden. Ich muss gleich seine Frau anrufen. Ja, tu das. Und viel Glück. Ciao, Hermann. Wir sehen uns. In Lus Haus fließt das Geld in Strömen. Schwemmt hier ein kostbares Gemälde an, hinterlässt dort einen Satz edle Deckenleuchten, breitet sich als luxuriöser Wollteppich über dem Boden aus und so geht es immer weiter. Ursula, wie schön, dich zu sehen. Luz drückt mich fest an sich und die Umarmung lässt die alten Vorwürfe und Missverständnisse in weite Ferne rücken. Wundersamerweise hat die Liebe zu meiner Schwester all die Verwerfungen der Vergangenheit überlebt. Wir gehen quer durchs Haus und in einen Teil des Gartens, wo Luz Mann sich bereits an einem gigantischen Grill zu schaffen macht. Mein Schwager kommt mit ausgebreiteten Armen auf mich zu. Er greift meine Hände, küsst mich auf die Wange und macht eine freundliche Bemerkung über mich bzw. meine Kleidung. »Was möchtest du trinken, Ursula?« »Wein, Whisky, das gleiche wie ihr?« »Deine Schwester trinkt stilles Mineralwasser.« »Also für mich bitte alles außer stilles Mineralwasser.« Ich sehe zu, wie er mir den gleichen Drink mixt, der auch in seinem Glas ist. Eine von reichlich Campari dunkelrot gefärbte Flüssigkeit, der er mehrere Eiswürfel und ein Stück Orangenschale hinzufügt. Sein strahlend weißes Lächeln zeigend überreicht er mir mein Glas. Die Hemdärmel hat er bis über die goldene Uhr aufgekrempelt, seine Arme in einer anderen Weltgegend knackig braun werden lassen. Voilà. Merci, Monsieur. Wir stoßen an. Auch mit Luz, die uns zur Feier des Tages ihr Wasserglas entgegenhält. Auf uns, sagt Daniel. Auf alle, erwidert meine Schwester. Der Alkohol gleitet mir die Kehle hinab, entfaltet seine Wirkung, indem er sich mit meinem Blut mischt. Ich nehme noch einen Schluck und sehe mich um. Es muss grandios sein, die beiden zu sein. Es muss unglaublich sein, meine Schwester zu sein, ihr Mann, dieses Haus zu besitzen, nackt in so einem Pool zu schwimmen. Ich möchte wie die beiden sein, pures Licht, ohne irgendeinen Schatten. Ich möchte auch eine Designertreppe und einen Rosengarten. Ich trinke noch mehr und die Zeit setzt sich sanft in Bewegung. Bekannter Unternehmer aus Montevideo verschwunden. Der bekannte Unternehmer Santiago Losada ist seit gestern verschwunden. Zum letzten Mal gesehen wurde er von Hausangestellten, als er das Auto bestieg, mit dem er zum Flughafen fahren wollte, um eine Reise in die bolivianische Hauptstadt La Paz anzutreten. Sein Wagen, ein in Montevideo zugelassener Mercedes-Benz, wurde in den frühen Morgenstunden an der Kreuzung Calle Basilea und Calle Blanes Viale im Stadtteil Carrasco verlassen aufgefunden. Mehrere durch die zunehmende Unsicherheit in der uruguayischen Hauptstadt sensibilisierte Anwohner alarmierten Beamte der nächstgelegenen Polizeiwache. Diese fanden den Wagen leer und unverschlossen vor, was auf eine Entführung schließen lässt. Es wurden keine Anzeichen von Gewaltanwendungen festgestellt. Irgendwelche persönlichen Gegenstände des Unternehmers befanden sich nicht in dem Fahrzeug. Ich bin komplett irre. Natürlich bin ich irre. Wie käme ich sonst auf die Idee, um die Uhrzeit rauszugehen? Mitten in der Nacht, sage ich mir, während ich mich anziehe. Das hier geht nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich werfe die Kleider aufs Bett. Muss ich mich wirklich immer schwarz anziehen? Ich komme bloß noch in Schwarz daher. In, je mehr ich selbst auseinanderlaufe, desto weiter geschnittenen schwarzen Kleidern. Und alles nur, um den anderen etwas vorzumachen. Mir selbst auch, wenn ich mich im Spiegel betrachte. Mir, die ich versuche, mein Gewicht und meinen Umfang abzuschätzen. Die Ausmaße meines Körpers bzw. der gespenstischen Silhouetten, die mein Schatten an die Wand zeichnet. Der Anruf war nicht für mich. Er war für eine andere Frau. Soll ich wirklich hingehen? Ist das nicht völliger Wahnsinn? Selbstverständlich ist das völliger Wahnsinn. Ich ziehe mich an, bedecke mich, verdecke mich, verkleide mich, Schicht um Schicht, dunkle Falten, weite Würfe. Ich ziehe mich an und verschwinde. In der Avenida 18 de Julio tut sich um diese Uhrzeit eine völlig andere Wirklichkeit auf. Obdachlose errichten kleine Temporärhütten aus Pappkartons, vor denen sie ihre Hunde platzieren. Wo tagsüber ein Juweliergeschäft seine luxuriöse Ware zur Schau stellt, machen sich jetzt zwei Clochards, umgeben von Kleiderbündeln, Kisten, leeren Flaschen und Tüten mit Essensresten, zum Schlafen bereit. Die Müllabfuhr leert die Container, und vor den Cafés und Restaurants werden die Stühle auf die Tische gestellt und alle Spuren beseitigt, die darauf hinweisen könnten, dass hier bei Tage Menschen unterwegs waren. In der Bar sind nur wenige Leute. Gerade einmal ein paar Tische sind besetzt. Der Typ am Telefon hat nichts darüber gesagt, wie er aussieht oder woran ich ihn erkennen könnte. Ursula. Mit einer großen Anstrengung gelingt es mir, das Zittern meiner Hand zu unterdrücken, während ich mich langsam um 180 Grad drehe. Nun habe ich den Besitzer der seltsamen Stimme leibhaftig vor mir. Ich erkenne sie wieder, auch wenn sie jetzt nicht so metallisch verzerrt klingt. Der Mann mustert mich unsicher. Auf den ersten Blick ist sein Gesicht eine ausdruckslose Maske. Bei genauerem Hinsehen wird hinter seinen unbewegten Zügen jedoch eine vage Beklemmung erkennbar, der ich auf den Grund zu gehen versuche. Ist es Furcht? Aufregung? Wie gesagt, wir haben Ihren Mann, Santiago. Und was soll ich jetzt machen? Er holt tief Luft, sieht sich um, sieht dann mich an, beißt sich zuerst auf die Ober-, danach auf die Unterlippe. Sein Anzug ist aus gutem Stoff, elegant geschnitten, allerdings nicht ganz seine Größe. Und im feinen Hemd sieht man an, dass es schon seit längerem in Gebrauch ist. Das ist jetzt unsere erste Kontaktaufnahme. Lassen Sie die Polizei aus dem Spiel. Nicht ein Wort über unsere Verhandlungen. Oder Ihr Mann stirbt. Wir wollen ihm nichts antun, aber unsere Bedingungen müssen Ihnen klar sein. Unsere Verhandlungen? Unsere Bedingungen? Sie sprechen im Plural. Ich sehe hier aber nur Sie. Natürlich bin ich bei dieser Sache nicht allein. Ich habe einen Partner. Das gibt's doch nicht, sage ich mir. Ich habe es tatsächlich mit einer Entführung zu tun. Soll ich jetzt fordern, dass er mir einen Beweis dafür gibt, dass mein Mann noch lebt? Eine schriftliche Botschaft von ihm? Oder eine Aufnahme oder ein Foto, auf dem er mit der aktuellen Tageszeitung zu sehen ist? Keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen viel verlangt, wenn man unverhofft in einer solchen Situation landet. Geht es meinem Mann gut? Ja, da können Sie beruhigt sein. Ich überlege, ob ich sagen soll, dass mein angeblicher Ehemann Santiago zuckerkrank ist und sich jeden Tag Insulin spritzen muss. Soll ich ihn anflehen, diesen Santiago freizulassen? Zu weinen anfangen, sagen, dass er ohne seine Medizin stirbt? Doch da wird mir klar, dass ich nicht mal weiß, wie das entsprechende Medikament genau heißt. Und wer sollte mir das abnehmen? Der Kellner bringt die Cola Light und den Kaffee. Mein Begleiter weiß sich zu benehmen und schenkt mir ein. Ich mustere ihn noch einmal verstohlen. Der Anzug ist wirklich sehr gut geschnitten. Nur schade, dass er ihm so um den Leib schlottert. Ob er eine längere Abmagerungskur hinter sich hat? Mit welcher Diät? Er trinkt einen Schluck Kaffee, dann noch einen, wischt sich mit der Serviette den Mund ab. Schließlich sieht er mich an und sagt ernst: Sie können schon mal anfangen, das Geld zusammenzubekommen. Das Geld? Ja, das Lösegeld. Wie viel? 1 Million. Das wird nicht einfach sein, aber ich versuch's. Glauben Sie mir. Ich nehme an, dass Sie bereits mit der Polizei in Kontakt stehen und dass die Ihnen eine Menge Fragen gestellt haben. Ich nehme an, dass ich jetzt Ja sagen muss. Muss ich das? Ja, sage ich. Er steht auf, ruft den Kellner, bezahlt. Ein Glück. Auf einmal wird mir klar, dass ich bei meinem hastigen Aufbruch womöglich gar kein Geld mitgenommen habe. Er geht schnell weg, und bevor ich überhaupt reagieren kann, ist er bereits aus meinem Gesichtsfeld verschwunden. Ich nehme meine Handtasche und gehe ebenfalls hinaus, ohne recht zu wissen, wohin ich will. Draußen, vor der Bar, sehe ich mich nach dem Entführer reicher Ehemänner um. Er ist nirgendwo zu entdecken. Wie spät ist es? 8. Das ist wirklich sehr unangenehm mit diesen Fesseln an Händen und Füßen. Für einen simplen Geschäftsführer ein bisschen übertrieben. Meinen Sie nicht? Ich bin noch nicht Rambo. Ich habe Ihnen schon gesagt, wir wollen keinerlei Risiko eingehen. Woher haben Sie denn die Handschellen? Aus einem Geschäft für Polizeiartikel. Und warum haben Sie nicht 2 Paar gekauft? Eins für die Hände und eins für die Füße. Das wäre doch viel praktischer. Die hatten bloß 1. Außerdem reicht das. Mit den Handschellen an den Füßen kommen Sie nicht weit. Ich habe mich mit Ihrer Frau getroffen. Mit Ursula? Ja. Wir sind uns in verschiedenen Punkten einig geworden. Sie haben noch mehr Geld von ihr verlangt, nehme ich an. Noch mehr Geld? Wieso noch mehr Geld? Warum lassen Sie mich nicht frei? Sie haben doch bekommen, was Sie wollten. Wie meinen Sie das? Na, das Geld. Das Geld, das Sie wollten, haben Sie. Was für Geld? Tun Sie nicht so. Das Geld aus meiner Aktentasche. Aktentasche? Sie hatten eine Aktentasche? Und wo ist die? Sie müssen sie aus meinem Auto genommen haben. Spielen Sie nicht den Unschuldsengel. Sie haben mich entführt, weil Sie wussten, dass ich die Tasche mit dem Geld dabei hatte. Warum wollen Sie mir was vormachen? Sie haben das Geld doch. Im Auto war eine Aktentasche von Ihnen, sagen Sie? Na sicher, unter meinem Sitz. Es war riskant, mit dem Geld auf Reisen zu gehen. Das war mir klar. Aber was hätte ich sonst tun sollen? Ich fasse es nicht. Was fassen Sie nicht? Ach, erzählen Sie mir bloß nicht, Sie haben die Kohle nicht. Dann hat Ihr angeblicher Freund das ganze Geld für sich behalten. Der hat Sie ganz schön verarscht, mein Herr. Ich glaube, ich fange gleich an zu lachen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Mein Partner muss jeden Augenblick hier sein, damit sich die Sache aufklären. Da wäre ich mir nicht so sicher. Gewöhnen Sie sich lieber schon mal an den Gedanken, dass er mit dem Geld abgehauen ist. Er hat bestimmt ein Mobiltelefon. Warum rufen Sie ihn nicht einfach an? Wie viel war denn in der Tasche? 500.000. Hallo? Spreche ich mit Ursula Lopez? Ja, das bin ich. Und wer sind Sie? Eine Freundin. Hören Sie gut zu, Ursula. Wir haben Ihren Mann. Endlich. Was heißt endlich? Ich habe schon darauf gewartet, dass jemand anruft. Allerdings keine Frau. Legen Sie los. Wir müssen über das Lösegeld reden. Sagen Sie doch einfach, wie viel Sie verlangen. Wir wollen 2 Millionen, Ursula. Gut, die muss ich aber erst mal zusammenbekommen. Dafür brauche ich Zeit. Ich weiß. Ich weiß aber auch, dass Sie genug in der Hinterhand haben. Ich gebe Ihnen 24 Stunden. Die falsche Ursula, ein Krimi aus Montevideo von Mercedes Rosende. Thomas Leubel und Katja Bürkle lasen aus der deutschen Übersetzung von Peter Kulzen. Morgen erscheint der Roman im Unionsverlag Zürich. Da können Sie weiterlesen, was aus dem Coup wird. Und übermorgen ist Mercedes Rosende zu Gast in München im Instituto Cervantes im Rücken der Residenz.